Wenn die Götter sich in das Leben der Menschen einmischen, und das machen sie in der griechischen Mythologie ja ständig, dann geht das für uns meist gar nicht gut aus. Nachzulesen ist das zum Beispiel auch in Homers Ilias, dem Epos über den Trojanischen Krieg, über Achill und Odysseus, ausgelöst ja letztlich durch den Streit dreier Göttinnen über die Frage, welche von ihnen die schönste sei. Die Ilias, 2500 Jahre alt, ein Fixstern der Kulturgeschichte des Abendlandes. Seit heute können Sie bei uns auf rbb Kultur unsere Lesung der Ilias hören, in der Übersetzung von Kurt Steinmann, gelesen von Christian Brückner. Und diese Lesung begleiten wir immer wieder mit Hintergrundgesprächen. So auch jetzt mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Schönen guten Abend, Herr Münkler, ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Schmidt. Die Ilias, die Handlung aus heutiger Sicht zusammengefasst. Was würden Sie sagen in Ihren heutigen Worten? Worum geht's? Naja gut, ich meine, es sind eigentlich zwei Wochen, die herausgegriffen werden im Bericht der Ilias aus einem Kriegsgeschehen, das sich, wie man aus anderen Quellen erfahren kann, über 10 Jahre hinzieht. Also es ist also sozusagen ein Heranzoomen, und zwar eines Konflikts zwischen dem tapfersten und tüchtigsten Krieger und dem Kommandeur des Unternehmens, bei dem es um die Frage von Anerkennung, Ruhm und Ehre geht, und dabei dann auch die Frage, was denn eigentlich den Sinn dieses Krieges ausmacht, wenn Achill von sich sagt, naja, die Trojaner haben ja eigentlich mir nichts getan, ich bin dir gefolgt, weil du das wolltest, du Agamemnon, und ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier zu sterben, einen für mich sinnlosen Tod. Nicht? Ja. Diese Auseinandersetzung eigentlich um den Sinn des Krieges, aus der Sicht der Kämpfenden. Ja. Also Macht und Gewalt und Krieg, auch Wut und Zorn. Achill wird ja zum grauenhaften Rächer, ne, nachdem sein geliebter Patroklos im Kampf gefallen ist. Die zerstörerische, aufbauende Kraft der Liebe. Ist das für Sie, was hier im Kern von Homer erzählt wird? Ja gut, ich meine, die Patroklos-Geschichte kommt dann herein, um das sozusagen, den Groll, den Achill am Anfang hat, weil ihm die Briseis abgenommen worden ist, um dem Agamemnon gegeben zu werden. Der Patroklos-Tod hat dann die Funktion, diesen Groll in Zorn, also nicht heruntergeschluckte Wut, sondern ausagierte Emotion zu verwandeln. Und ja, man kann sagen, es ist auch eine Erzählung darüber, dass der Entschluss des Achill, in einen Kampfstreik zu treten, eigentlich eine Fülle von verheerenden Folgen hat, die einen Punkt haben im Tod des Patroklos, der mit der Rüstung des Achill dann in den Kampf gezogen ist, um das Vordringen der Trojaner zu blockieren. Und dann in dem Zweikampf, und das ist gewissermaßen einer der Höhepunkte dieses Krieges zwischen Hektor und Achill, der ja mit sozusagen der Schändung des toten Körpers des Hektor dann endet. Ja. Ja, gerade die Verweigerung des Kampfes führt eigentlich zu einer furchtbaren Verschlimmerung des Krieges. Hören wir mal kurz rein in unsere neue Lesung. Gehen wir an den Anfang der Geschichte. Ein Ausschnitt aus der ersten Folge der Ilias, gelesen von Christian Brückner. Singe vom Ingrim Göttin, des Peleus Sohnes Achilleus. Vom Verfluchten, der zahllose Schmerzen schuf den Achaiern und viele kraftvolle Seelen der Helden vorwarf dem Hades, aber sie selbst zu Beutestücken machte, den Hunden und den Vögeln zum Schmaus. Zeus' Wille ging so in Erfüllung. Von dem Punkt an, da sich die beiden streitend entzweiten, Atreus' Sohn, der Gebieter des Heers, und der edle Achilleus. Welcher der Götter nur ließ sie im Streit aneinander geraten? Tja, ein Auszug vom Anfang der Ilias, unserer Lesung hier auf rbb Kultur. Herfried Münkler, hier waren wir schon wieder bei den Göttern. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt, wenn die Götter sich in das Leben der Menschen einmischen, dann geht es für uns nicht gut aus. Wie ist das zu verstehen, dieses Motiv der ständigen Einmischung der Götter in das Handeln der Menschen hier in Homers Ilias? Naja, einerseits verkörpern die unterschiedlichen Typen von Helden, also die ganze Galerie bei den Griechen, Agamemnon, Achill, Odysseus, Diomedes, auch bestimmte Eigenschaften von Kriegern. Das ist sozusagen ein Blick gewissermaßen auf die Typologie unterschiedlicher Kämpfer oder Helden. Das gilt auch für die trojanische Seite, nicht? Sozusagen in dem Brüderpaar Paris, Hektor. Der eine sozusagen so eine Art Dandy, wohlgefallend und sozusagen den Frauen nahe, der andere ein ernster Kämpfer, der in einer festen, stabilen Beziehung mit seiner Frau lebt und auch diesen kleinen Sohn Astyanax hat. Die Verabschiedung der beiden, eine der erschütterndsten Szenen sicherlich. Auf der einen Seite, nicht? Und auf der anderen Seite das Einspielen der Götter, die ebenfalls gewisse Typen von Einflussnahme verkörpern. Und bei denen man sagen kann, ja gut, das ist gewissermaßen die metaphysische Ebene dieses Krieges jenseits eines Geschehens, das letzten Endes auch von der Kontingenz des Kämpfens durchsetzt ist. Ist es hier der Ratschluss des Zeus, der dazu gebracht wird, dass Troja am Schluss untergehen wird. Ja, zerstört wird und untergeht und Hektor 12 Tage lang um die Festung geschleift wird. Die Frage ist, dieser trojanische Krieg in der Ilias von Homer, ist es ein Gleichnis auf uns Menschen, auf die Frage, ob wir friedlich sein können oder ob wir zum Krieg gezwungen sind qua unserer inneren Anlage? Ist das für Sie die zentrale Frage dieses Textes? Ja, kann man sagen. Ich meine, der Umstand, dass dieses Gedicht vom Krieg, wie Landmann das genannt hat, so lange überdauert hat, dass es so lange Bildungsgut gewesen ist, Schulstoff und derlei mehr, hat auch damit was zu tun, dass unterschiedliche Zeiten dieses Gedicht natürlich unterschiedlich gelesen haben. Also sozusagen das wilhelminische Bürgertum hat da eher das Heroische heraus- oder hineingelesen und die überragenden Kämpferfiguren, nicht? Und wir haben heute in postheroischen Zeiten eher einen Blick, das Verhängnis, den Untergang, aus anderen Gründen dann auch das Wissen darüber, dass die Sieger über Troja ihres Sieges nicht froh werden und ebenfalls in den Untergang hineingehen. Also wenn man so will, eine große Erzählung über den Untergang zweier Kulturen, der mykenischen, aber auch der trojanischen. Das in aber verschiedene Zeiten je anders, nicht? Und wenn man eine Interpretation von Wilamowitz Möllendorf aufschlägt, stellt sich da der Krieg ganz anders dar als in modernen und aktuellen Interpretationen. Heißt, wir haben hier einen Text, der die Kraft besitzt, auf unterschiedliche Fragen und unterschiedliche Zeiten immer wieder eigene Antworten zu geben. Und wir können uns jetzt auch unsere Antworten geben. Herr Münkler, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über die Ilias von Homer. Unsere Lesung in 58 Folgen ab heute, immer Montag bis Freitag um 11.10 Uhr und um 22.30 Uhr. Alle Folgen natürlich auch im Netz bei uns auf unserer Internetseite rbbkultur.de. Wir begleiten diese Lesung regelmäßig mit Gesprächen und Interviews. Morgen Abend zum Beispiel beginnen wir mit einer regelmäßigen Gesprächsreihe über die Ilias. Das ist eine Gesprächsreihe mit zwei Altphilologen. Mal sehen, wie die das alles sehen. Morgen Abend 18.10 Uhr.